Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Ob ein Bruch klappt oder nicht, hängt von Film ab. Das zeigen die Heist-Movies in der Filmgeschichte. Hartwig Tegler mit den Top 5 der zum Glück für uns Kinogänger keineswegs immer perfekten Kinoeinbrüche. Würden Sie jetzt den Film starten? Wenn die Schaufenster allein liegt, weit über 30 Millionen. Das ist ein Abräumer, also? Okay. Ja. Lust auf den Film? Platz 5. Ein Fisch namens Wanda. Hallo, Wanda. Von Charles Crichton, 1988. Bei den meisten Heist- oder auch Caper-Movies. Das macht 13 Millionen, liebe Freunde. Ist das Problem nicht der Einbruch, sondern das danach, wenn die Gangster sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Doch die gute Nachricht: Rechtsanwalt Archie Leach schafft es, der an sich kein bisschen zu trauenden Gangsterbraut Wanda, und das hätte man diesem Spießer nun wirklich nicht zugetraut, in die Schranken zu weisen. Von jetzt an wirst du dich benehmen, oder ich breche dir das Genick, okay? Jedenfalls verrät uns der Abspann, dass Archie und Wanda mit den geklauten Diamanten im Gepäck nach Rio flogen und eine Familie mit 17 Kindern gründeten. Wer mag da schon über die Amoralität eines Bankraubs nachdenken? Platz 4. Inside Man von Spike Lee. 2006. Ein Mann erklärt uns im Vorspann: Vor kurzem habe ich verschiedene Abläufe geplant und in die Tat umgesetzt, um den perfekten Bankraub zu begehen. Hier klappt tatsächlich alles. Rein in die Bank, Geiseln nehmen, am Ende im gleichen Overall wie die Geiseln, raus. Alle, bis auf einen. Und, wichtig, kein Geld klauen, weil es ging um Diamanten im Schließfach, die der Bankchef Juden im Zweiten Weltkrieg stahl. Dann nahm er sein Blutgeld und gründete eine Bank. Aber wie kommt Bankräuber Russell alias Clive Owen raus mit eben diesen Diamanten? Genialer Plan. Tagelang hat er in einem Lagerregal im Keller der Bank verbracht, in diesem geheimen Verschlag, den er mit seinen Komplizen gebaut hat. Nach einer Woche schlendert er einfach raus, die Kumpels draußen. Er wird riechen wie in einem Scheiße. Warum glaubst du, habe ich wohl das Fenster runtergedreht? Hier hat der Bankraub die Funktion eines moralischen Theaters. Spike Lee wird Brechts Drei-Groschen-Oper gelesen haben. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Platz 3. Hundstage von Sidney Lumet, 1975. Hier klappt nichts. Sonny Al Pacino will die Geschlechtsumwandlung seiner Frau bezahlen. $2.500? Mein Gott, da steckt er selbst bis über beide Ohren in Schulden. Bankraub, selbstmörderisch getrieben von der Liebe. Eine Story, die das New Yorker Medienpublikum berührt. Kurz, sehr kurz. Der Bankräuber, bauernschlau, hilflos, verunsichert und letztlich naiv. In der Bank befanden sich $1.100. Hundstage ist weniger Heist-Movie, denn Menschenporträt. Ja, aber wir sind doch eine Bank. Wir handeln mit Geld. Ja, wirklich? Vielleicht ja auch Platz 2. Mit falschen Versprechungen. Lina Brake oder die Interessen der Bank können nicht die Interessen sein, die Lina Brake hat. Von Bernhard Sinkel, 1975. Es ist ja nicht nur so, dass sich Sinkels Film für die Rechte alter Menschen stark macht. Nein, Lina Brake singt auch das hohe Lied auf die Intelligenz derjenigen, die von einer Bank betrogen werden und es nun schaffen, eben jener Bank Geld aus den Rippen zu leiern. Hell or High Water, ohne Knarre. Lina Brake flog aus ihrer Wohnung, trotz lebenslangem Wohnrecht. Das ist Betrug. Sie selbst haben mir doch zugesichert, dass ich wohnen bleiben könnte. Ja, haben Sie denn keine Kinder, keine Verwandten, niemand, der Sie aufnehmen könnte? Nein. Nur das Altersheim. Da aber lernt die alte Dame Gustav den cleveren Bankbetrüger kennen. Am Ende kauft Ettore mit erschwindeltem Geld ein Haus in Sardinien und Lina Brake bekommt ihr lebenslanges Wohnrecht. Gerechtigkeit darf sich wiederherstellen. Wunderschöner Kinotraum. Platz 1. Rififi von Jules Dassin, 1955. Der sanfte Toni, Joe, Mario und César hätten den perfekten Einbruch schaffen können. Von der Wohnung über dem Juweliergeschäft durch ein Loch in der Decke in den Safe-Raum, alle Juwelen einsacken, raus, Ende. Doch César musste unbedingt noch den Ring mitnehmen und der Sängerin Vivian schenken, die im Nachtclub das Lied Le Rififi singt. Ursprünglich bedeutete das Wort Rififi gewalttätige Auseinandersetzung. die kommt im Film. Und Jules Dassins Mutter aller Heist-Movies über einen Einbruch, der in der Mitte des Films eine nervenzerrende halbe Stunde lang ohne Dialoge, ohne Musik gezeigt wird. Diese Geschichte entwickelt sich mit dem Tod aller zu einer moralischen Fabel, in der die Gier auch den perfektesten Bruch zunichte macht. Weil der Mensch ja eben immer nur der Mensch ist.